Hamburg fiel der erste Schuss. Zum Barrikadenkampf den Spartakus. Hamburgs Toten haben wir's geschworen. Euer Blut ging nicht umsonst verloren. Wir schwenken die Fahne, die rote zum Gruß und folgen euch mutig, Jung Spartakus. Dreihundert hielten tapfere Wacht, es war der Feind in großer Übermacht. 3000 ist es nicht gelungen, die kühne Schar blieb unbezwungen. Wir schwenken die Fahne, die rote zum Gruß und folgen euch mutig, Jung Spartakus. Schwarz-Weiß-Rote Republik, bricht dir am roten Hamburg das Genick. Noch leben die alten Barrikaden, noch sind die Gewehre nicht entladen. Wir schwenken die Fahne, die rote zum Gruß und folgen euch mutig, Jung Spartakus. Im Zuchthaus schmachtet voller Wut manch tapferes, junges Rotgardistenblut. Euch Brüder haben wir's geschworen, noch ist die Freiheit nicht verloren. Wir schwenken die Fahne, die rote zum Gruß und folgen euch mutig, Jung Spartakus.